zu Haus. Der Mond sieht wie ein Knödel aus. Und wäre nicht am Himmel droben ein Stups, schon läge er am Boden. Ich stupste alles groß und klein, die Sterne und das Späneschwein. Die Welt ist voller Gaukel und ich sitz in der Schaukel. Will nicht mehr traurig sein, nicht traurig, nicht allein. Die Welt ist voll mit Spänen, ich muss von Trauer gähnen. Will nicht mehr traurig sein, nicht traurig, nicht allein. Schau ich nun zum Fenster raus, die Bäume sehen wie Träume aus. Die Blätter blätteln von den Zweigen, tanzen einen Blätterreigen. Und auch der Kullerknödelmond, der weiß, dass traurig sein nicht lohnt. Nicht traurig, nicht allein.